Do you like now what you hear? Machine drum

geht's ab, geht's 3 Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. After Hour, vor der Hour, 3 Tage wach. 3 Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Punkt, Punkt, komm mal klar, 3 Tage wach. Du warst gestern auch schon da, 3 Tage wach. Spiel klein an der Mann, bist 3 Tage wach. Du und deine Oma sind 3 Tage wach. Wow.